Ich weiß, wie wir durch das Tor kommen. Und zwar mit einem ganz chilligen Sound. Hey! Ja, ja, ja! Wir müssen ganz cool sein. Kapier, Prinzessin? Hm. Oh, mein Gesicht! Mal sehen, ob dein Ungetüdel mit meinem krassen Talent mithalten kann. Thank you. Zweifeln und Todeserwartungen. Naja, diese Kombination passt perfekt zu jemandem, der einen starken Willen besitzt, zu jemandem, der Kraft hat, ich meine, zu jemandem, der bis zum bitteren Ende kämpft und so zynisch ist wie der König von Siam. Und so jemand bin ich. Das alles steckt in mir, Zweifel und ständiger Wechsel von Gemütszuständen. Ich würde sogar sagen, dass diese Gefühle mein Werk prägen.